Kiezbiografien, Ausgabe 10. Mein Name ist Lutz Bonneberg, hallo. Ich bin heute zu Besuch bei Stefan Humer. Er hat einen Arbeitsbereich an der UdK in Berlin und beschäftigt sich mit Internetsoziologie. So ist es. Wenn es hier so hallt, dann liegt es daran, dass wir in den heiligen Hallen der Wissenschaft sind. Ich hoffe, es ist erträglich auf der Aufnahme. Es ist nun mal so. Wenn man Internetsoziologie googelt, dann kommt man auch auf eine FAQ, wo du sehr detailliert erklärst, was eigentlich Internetsoziologie ist. Die ist halt, wie gesagt, sehr ausführlich. Aber in diesem Podcast denke ich schon, vielleicht kannst du es doch kurz umreißen, was für dich jetzt dein Arbeitsbereich ausmacht, Internetsoziologie, und wo du halt so die Fähnchen absteckst zu den anderen Disziplinen. Ja. Also dieses FAQ ist schon so der erste Versuch gewesen, das mal so ein bisschen in irgendeine Form zu packen, weil natürlich Leute immer fragen, was ist denn das? Das ist ja nur auch eine legitime Frage. Vor allem, wenn man dann auch so dreist ist, wie ich das war und einfach gesagt hat, ich mache meine eigene Bindestrich-Soziologie, die es ja so vorher nicht gab. Also im Studium habe ich das nicht entdeckt und habe mich eigentlich gewundert, weil natürlich Digitalisierung ganz viel Soziales verändert. Also wir könnten ja jetzt zigtausende Beispiele nennen, wo alle wahrscheinlich sagen würden, ja, stimme ich zu, ist sofort erklärbar. Das hat aber ewig gedauert in Deutschland, bis in der Sozialwissenschaft, egal ob es die Soziologie war oder die Politologie, das so ankam. Selbst in der Juristerei, die ja auch zu den Sozialwissenschaften zählt, hat das vergleichsweise lange gedauert, bis man dann gesagt hat, oh, es kommen so Streitigkeiten auf, wie zum Beispiel Domains, was ist eine Domain? Also es gab immer viele Fragezeichen und wenig Antworten. Und meine Beschreibung von Internetsoziologie besteht im Prinzip, könnte man jetzt die Angabe auf der Website auch ein bisschen aktualisieren, aus drei Elementen. Also der kleinste gemeinsame Nenner ist immer, wenn ein Soziologe sich ums Internet kümmert, dann macht er Internetsoziologie. Also das ist so, da kann, glaube ich, jeder mitleben. Und das mache ich nur schon seit vielen Jahren. Also das ist auch nicht so dreist, wie zu sagen, ich gründe meine eigene Subdisziplin. Meine Wissenschaft. Das ist so wirklich so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einlassen kann. Mittlerweile ist es noch eine Stufe höher gestiegen. Die UdK hat, nachdem ich das ja schon etliche Jahre hier, also man fing so üblicherweise ja dann immer ganz klein an, ich war hier erst so Lehrbeauftragter, dann so ein bisschen Mittel dazugeholt, um es ein bisschen auszubauen. Mittlerweile hat das einen richtig großen Umfang genommen. Und jetzt ist es, also quasi zweite Stufe, jetzt ist es ein eigener Arbeitsbereich. Also jetzt kann man wirklich sagen, ich habe hier, so wie ein Professor seinen eigenen Lehrstuhl hat, habe ich das, ohne jetzt eine Professur zu haben, habe ich so meinen eigenen Arbeitsbereich. Ist ja ein Forschungsbereich, so ein kleiner, oder? Genau, also ich habe für mehrere Jahre jetzt eine Perspektive, habe dafür auch eigene Mittel bekommen, die Uni unterstützt es auch. Und das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, wenn ich das vielleicht vor 5 Jahren gemacht hätte, vielleicht auch hier im Hause noch viel mehr Leute irgendwie die Nase gerümpft und gefragt, was das sein soll. Aber jetzt erfährt natürlich dieser Arbeitsbereich auch viel mehr Anerkennung, weil es ja das neue Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gibt. Ist das an der Humboldt-Universität angedockt? Nein, das ist im Prinzip eine eigenständige GmbH. Also die haben sich gemeinnützig selbstständig gemacht. Und die Humboldt-Uni, die Universität der Künste und das Wissenschaftszentrum Berlin sind Gesellschafter dieser GmbH. Alles klar. Das ist also so quasi das Konstrukt. Aber deswegen ist man natürlich an der UdK dann gleich, als ich gesagt habe, Internet und Gesellschaft, durch natürlich offene Türen eingerannt, weil das jetzt gerade auch zeitlich passte. Obwohl ich, ehrlich zugeben, natürlich, als ich diese Idee hatte, noch gar nichts von dem Institut wusste. Also man hat diese Ideen ausgebrütet und dann sagte man innerhalb der UdK, na, ihr passt doch super zusammen. Und deswegen hat dieser Arbeitsbereich natürlich jetzt auch einen ganz anderen Drive bekommen, als wenn ich das vor 5 Jahren als Solitär jetzt hier so begonnen hätte. Und das dritte, die dritte Ebene, das wäre dann tatsächlich so meine eigene Wissenschaft, wenn man das so in Anführungszeichen sagen würde. Das wäre tatsächlich, wenn sich aus der ganzen Arbeit, die ja nicht nur ich mache, es sind ja auch andere Soziologen, die sich ums Internet und zum Glück, ist meines Erachtens immer noch viel zu wenige, also der Bedarf ist immer noch größer als das Angebot, das kann man schon sagen. Aber wenn wir alle gemeinsam dann mal zu irgendetwas kommen, wo wir sagen, so wie es Mediensoziologie gibt, so wie es meinetwegen Jugendsoziologie gibt und ähnliches, so hat sich dann auch irgendeine Form von Theoriebasis für eine Internetsoziologie gebildet, das wäre natürlich super, aber so weit ist man noch nicht. Oder anders gesagt, in anderen Ländern wie den USA vor allem, ist man da sicherlich schon weiter, um aus all diesen Erkenntnissen, die man hat, vielleicht irgendwann mal einen Theorienenner zu bauen, aber hier sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht. Wenn man tatsächlich danach googelt, dann findet man häufig Leute, außer mir. Ich habe immer so das Gefühl, die Hälfte aller Suchergebnisse geht dann immer für meine Aktivitäten drauf. Ja, das ist ja gut mit SEO, ne? Genau. Aber das ist natürlich jetzt auch gar nicht irgendwie beabsichtigt, sondern das ist immer noch so ein bisschen, finde ich, die Kolleginnen und Kollegen machen das immer noch zu wenig. Also es wird immer noch gerne in Mediensoziologie verpackt oder man macht Kommunikations- oder Medienwissenschaften ist noch diffuser, da passt alles drunter, ja, weil ja alles auch irgendwie Medium ist, also auch ein Stein kann Medium sein, ist das mal ganz böse jetzt, also da kann man alles drunter verkaufen, man muss gar nicht digital konnotiert rangehen, man kann eigentlich alles als Medium betrachten und analysieren. Ist das schon jetzt so der Punkt, das Digitale, was du gerade gesagt hast? Ja, das, also eigentlich müsste man es, wenn man es ganz streng auslegt, müsste man es auch Digitalisierungssoziologie nennen, aber es ist natürlich ein bescheuerter Begriff. Heißt jetzt also, der Sprung aus unserer physischen, herkömmlichen Welt als Erweiterung ins Netz? Oder wie Digitalisierung? Na, ich habe das im Rahmen meiner, was ist ja, da ist ja immer eine Kombination aus soziologischer und meistens jedenfalls aus soziologischer und psychologischer Analyse. Ich habe das immer so gesehen, als ich mich an das erste große Thema gesetzt habe mit der Digitalisierung unserer Identität. Mhm. Dass das Individuum, früher wird ja gerne gesagt, immer so aus dem realen und dem virtuellen Leben besteht. Das ist aber natürlich Unsinn, weil man schon sagen muss, es gibt das eine Individuum, also du, wie du jetzt vor mir sitzt, du bist die individuelle Präsenz, die du so hast, also davon geht alles aus, ja. Weil auch ohne dein Zutun bildet sich ja nicht ein Facebook-Profil, das dich repräsentiert. Also ein Fake-Profil kann man natürlich einrichten, ja, unter deinem Namen, aber das bist ja dann nicht du. Das heißt, es geht im Kern immer um das Individuum, das lebt, also den Menschen. Also im Sinne von, ich arbeite irgendwo, ich habe eine Familie, genau, ich habe Rollen. Aber das geht immer alles von dir aus. Also du hast Teilidentitäten, zum Beispiel als meinetwegen Bruder, Vater, Opa, Oma, was auch immer man individuell dann ist. Aber man bleibt im Kern immer diese eine Person. Also du kannst dich nicht duplizieren, selbst wenn man deine DNA nimmt und einen neuen Menschen dann draus entwirft. Das wird ein anderer Mensch, weil er nicht dieselbe Sozialisation hat und so weiter. Und das führt letztlich dazu, dass man sagen muss, die Frage ist doch viel eher, wie weit Digitalisierung in uns eindringt, in unser Selbst, in unsere Identität und nicht, ob wir die auslagern, weil das klingt für mich immer nach zwei Menschen und das geht natürlich nicht. Also das Eindringen in uns selbst heißt ja etwas als natürlich zu akzeptieren, vielleicht, also als Teil meiner selbst zu akzeptieren. Das wäre schon hilfreich, ja. Wie halt, oh, ich habe hier so viele Fotos, die lagere ich mal auf die externe Festplatte aus. Also hast du ja mal dieses Externalisierte. Ja. Ja, irgendwie so. Also das ist nicht mehr ich, das ist jetzt woanders. Ja. So, und also der Approach, den du wohl hast, wenn ich es richtig verstehe, ist ja eigentlich eher als Anxiom, als Vorausgabe. Es gibt nicht diese Trennung zwischen virtuell und real Leben, sondern es ist eigentlich schon längst passiert und auf dem besten Wege weiterhin, dass all dieses Virtuelle Teil unserer wirklichen Persönlichkeit wird und wir halt damit leben. Es ist Teil wie Essen, Atmen, Kommunizieren und das ist dann halt nicht mehr der Brief, sondern in diesem Falle vielleicht Facebook. Genau. Das kann man ja im Sozialen sehr schön beobachten. Also man muss ja dann immer relativ einfache Wege finden, um Leute, die immer, also fragen auch viele Laien, die immer so gar keine wissenschaftliche Vorbildung haben, dann daran zu führen. Und ein schönes Beispiel für eine Verhaltensänderung ist ja klassischerweise das Telefon. Früher war es eben quasi, oder musste es geplant werden, erreichbar zu sein. Also man saß zu Hause und das Telefon stand mal wegen im Flur oder so, hatte ein Kabel. Also da musste man eine bestimmte soziale Verhaltensweise dafür einrichten. Meinetwegen abends, wenn er Feierabend hat, ist er zu Hause. Also man musste ein bisschen überlegen. Heute ist es ja genau andersrum. Heute ist es ja die Ausnahme, wenn man mal nicht erreichbar ist. Aber da sieht man ja dann schon durch Mobiltelefone oder durch Computer, die allgegenwärtig sind, wir können es überall bei Facebook einbauen, wir können alles Mögliche machen, da sieht man ja schon, dass sich eben soziales Verhalten geändert hat. Mhm. Wenn man eben sagt, man geht im Grundsatz heute davon aus, dass jemand immer irgendwie erreichbar ist. Früher war das aber nicht so. Früher hat man gesagt, naja, der ist am Wochenende mit seiner Familie unterwegs, dann versuche ich es erst am Montag wieder. Also man hat ganz andere Dimensionen von Erreichbarkeit gehabt. Ich interveniere auch gleich, ja, aber um es nochmal ein bisschen zu schärfen, diesen Sozialwissenschaften hängt ja nach, dass sie so eine weiche Wissenschaft sind. Ne? Das heißt, es ist relativ schnell, kommt irgendjemand, mit dem du sprichst, ja, das mache ich auch. Mhm. Also eine Selbstverständlichkeit, weil man es im Alltag nutzt. Ne? Also wie Telefon oder auch jetzt akut jetzt mit dem Wording in deinem Teilbereich, das Internet. Mhm. Das heißt, irgendwie solchen Sachen wird relativ schnell, weil jeder es kennt und jeder auch eine Meinung dazu hat und eine Erfahrung vorzuweisen hat, wird schnell dieser wissenschaftliche Ansatz abgesprochen und das läuft Gefahr. Ich stelle mir das halt irgendwie jetzt nochmal doppelt schwierig vor, wenn man im Sinne einer Wissenschaft, die sich mit Medien auseinandersetzt und halt sich fokussiert auf den Sprung in die Digitalisierung, dann hat man ja nicht nur halt die alltäglichen Menschen, denen man erklären muss oder auch manchmal Gefahr läuft, sich rechtfertigen zu müssen, warum man das da eigentlich tut, ist doch selbstverständlich, ne? Dann hast du auch noch, dann hat die ganzen anderen Wissenschaftler und so wie ich den Wissenschaftsbetrieb kennengelernt habe, war das echt ein ganz schönes Hauen und Stechen, wer hier welche Kompetenz, welchen Teilbereich in seine Obrigkeit bekommt. Das jetzt zum Schärfen auf Internetsoziologie. Also mich interessieren ja auch immer diese die Reibungspunkte halt, ne, für so. Was musstest du tun, um tatsächlich zu sagen, Leute, Internetsoziologie ist, wenn man es so betrachtet, wie ich es tue, ein eigenständiger Bereich. Das ist nicht euers, das ist noch nicht da. Oder was sind die Punkte, auf die du gestoßen bist, um überhaupt jetzt hierher zu kommen, dass du das tun kannst? Also ich glaube, es war gar nicht doppelt schwer, sondern es war eher sogar doppelt einfach. Weil der große Vorteil bei einer sozialwissenschaftlichen Analyse von Digitalisierung immer ist, dass es medienhistorisch gesehen keine Vorläufer gibt. Und man hat zum Beispiel in der Soziologie deutlich Grenzen gespürt. Ich habe da letztens mit einer Dame gesprochen, die hatte ein Interview mit einem sehr etablierten, anerkannten Prof, der ein Buch zu einem Thema geschrieben hat, welches sowohl analoges als auch digitales Leben tangiert. Ich will es jetzt nicht zu sehr spezifizieren, weil dann könnte man das leicht rausfinden. Und dann fragte sie auch so, ja, also als sie mit ihm gesprochen hat, warum er sich denn in seinem Buch gar nicht um die digitalen Aspekte gekümmert hat. Und da sagte er, ach, wissen Sie, ich bin jetzt 65 Jahre alt, das sollen andere machen. Also einerseits gab es zum Beispiel schon die Möglichkeit, so generationsbedingt da einzusteigen, weil alle gesagt haben, was ich ja immer für abwegig halte, weil ich sage, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun, aber man kam einem so entgegen und sagte, das ist jetzt dein Ding, mach du mal. Das war natürlich schon ein bisschen einfacher. Und das Zweite war tatsächlich inhaltlich, dass es eigentlich wenig wirklich Vorläufer gab, die was taugen. Die Leute bauen gerne Analogien, die häufig in die Hose gehen. Also erstes Beispiel, digitale Radiergummi. Also okay, so fängt man dann an. Kurz, digitaler Radiergummi heißt sowas wie, dass Informationen, die einmal ins Internet geschrieben wurden, genau, irgendwann nicht mehr existieren. Genau, und dass man gelöscht wird. Also quasi wie ich schreibe was auf ein Blatt Papier und dann nehme ich es von diesem Blatt Papier wieder weg. Also ich habe quasi so diese Kontrolle über das, was auf dem Blatt Papier steht. Das war im Internet natürlich Unsinn, ist schon technisch gesehen Unsinn. Aber wenn sie dann, wenn dann diese Leute das eben sehen und man kann sie mit zwei Sätzen, kann man diese Argumentation gleich zerlegen, dann entdecken sie relativ schnell, wenn sie also nicht völlig stur sind, dass sie hier auf einem falschen Weg sind und dass sie vielleicht jemanden brauchen, der sich da auskennt. Und das war zum Glück, also auch diese Suche nach einer Unterstützung und nach einer Hilfe, der ich auch immer gerne nachkomme, das hat es schon ein bisschen einfacher gemacht. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt nur in Anführungsstrichen klassische Soziologie gemacht hätte, da wären alle Claims abgesteckt gewesen. Da hätte ich jemandem folgen müssen, in seinen Fußstapfen. So hatte ich aber die große Chance, was natürlich unglaublich reizvoll ist, wirklich was Eigenes im Laufe der Jahre aufzubauen. Jetzt müssen wir noch beim digitalen Radiergummi bleiben und die zwei Sätze müssen gedroppt werden. Weil ja. Ich denke, sonst bleibt diese Frage als großes Fragezeichen tatsächlich übrig. Ja. Dieses digitale Radiergummi-Ding war auch tatsächlich, glaube ich, der Aufhänger, warum ich dich gefragt habe, ob du Lust auf ein Interview hast. Das kann weil ich sein, gemerkt habe bei unserem letzten Treffen, dass du richtig Blut geleckt hattest. Also bist du richtig energisch geworden. Ja. Und das war dir, also wirkte fast wie ein persönliches Anliegen. Ne, irgendwie so, dass du da so, also du hast eine Meinung zu gehabt halt irgendwie so. Das, ich denke mal, man muss natürlich zwischen der persönlichen Meinung und der wissenschaftlichen Herangehensweise trennen. Ne, irgendwie, weil manchmal, sonst vermischt man Dinge, die vielleicht nicht zu vermischen sind. Aber du bist richtig so voll reingegangen. So. Und jetzt bitte Radiergummi. Na, das Erste ist, dass allein der technische Hintergrund das gar nicht zulässt. Also, dass man bitte sich vorher mal wirklich realistisch mit der Technik auseinandersetzen soll, ohne jetzt irgendwie auf die Idee zu kommen, naja, wenn ich jetzt was schreibe, das ist ja immer so, die Leute leiten das ja wirklich immer so ganz heuristisch, ganz, ganz simpel her. Ich schreibe etwas, na, dann schreibe ich im Internet ja auch, dann muss ich es auch so wieder löschen können. Das ist aber immer zu kurz gegriffen, weil die Technik, die Digitaltechnik, zeichnet sich durch ein ganz besonderes Merkmal aus und das ist, dass sie unglaublich komplex und abstrakt ist. Und man kann also nicht sagen, Blatt Papier, Stift, das begreift selbst ein dreijähriges Kind und dann fange ich an und so geht es halt in digitaler Form auch. Also das ist einfach eine verkürzte Analyse, also die greift extrem zu kurz, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn man von dem Technischen weggeht, dass man auch die Folgen, also wenn man zum Beispiel sieht, wie Jugendliche sich ja auf Mobiltelefone stürzen, wie sie Facebook nutzen, dann muss man eigentlich auch einsehen, dass die eigene Lebenswelt, die hauptsächlich analog geprägt ist, einfach auch ganz andere Verhaltensweisen ja schon gebiert. Also ich muss gar nicht irgendwie sagen, ich weiß gar nicht, wie die Technik funktioniert, aber mir muss doch auf den ersten Blick auch klar sein, dass wenn ein Jugendlicher ganz anders mit dem Mobiltelefon umgeht als ich, dass es dann da gravierende Unterschiede gibt. Also da kann man doch nicht sagen, naja, für mich ist das wie ein Blatt Papier, ich nutze das eben so. Ja, aber es kann doch auch sein, dass ein Jugendlicher das ganz anders nutzt. Und man, das ist doch da wirklich augenfällig. Also da muss ich gar kein Wissenschaftler sein, dass ich heutzutage auch weiß, ich kann einem Jugendlichen nicht das Handy verbieten, weil dann wird der in seiner Sozialisation Einschränkungen erleben, die ich kaum für möglich halte als Erwachsener. Nachvollziehbar überhaupt. Also, ne? Ja, also ich... Du bist ja nicht auf dem Schulhof. Genau, also ich kann das nicht, ich kann das nicht verbieten, ich muss also einen Umgang finden. Und das ist immer etwas, Leuten fällt es natürlich leicht, gerade wenn es um Kinder geht, naja, bevor mein Kind da irgendeinen Unsinn postet, dann verbieten wir ihm das. Das wird es aber nicht lösen, also das ist natürlich völliger Quark. Also es muss das Technische sein, es muss, also die technische Analyse muss immer wirklich so tief gehen, dass es ausreicht. Und das ist meistens viel tiefer, als die Menschen sich vorstellen. Und die soziale Analyse muss einfach so weit klar sein, dass man sagt, Digitalisierung bietet so einen... Eine unglaubliche Horizonterweiterung. Da kann man nicht sagen, naja, ich wurde aber so sozialisiert in den 60ern oder 70ern, dann kann ich das bei meinem Kind auch anwenden. Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass es wirklich eine revolutionäre Entwicklung ist, die unglaublich viel verändert. Und zwar neu. Auch Erwachsene müssen neu lernen und neu denken. Sie können sich nicht hinstellen, ich habe das von meinen Eltern gelernt, die haben es von ihren Eltern gelernt und so bringe ich es meinen Kindern. Aber Tradition ist da einfach nicht zu sehen. Nein, die ist medienhistorisch gesehen ist das völlig ausgeschlossen, weil es etwas Neues ist. Es gab sowas wie Digitalisierung menschheitsgeschichtlich vorher noch nicht. Wie soll ich denn da immer Analogien anstellen und sagen, bei mir war es so, da wird es bei meinem Kind so auch funktionieren. Man muss sich wirklich auf ganz neue Dinge einlassen. Das ist mühsam, das ist anstrengend, das ist viel Versuch und Irrtum. Es gibt auch noch nicht so viel wissenschaftliche Literatur zur Unterstützung, wie man gerne hätte. Lehrer sind auch noch nicht so fit in der Schule und die kommen sowieso und sagen, jetzt sollen wir das auch noch übernehmen. Ich kenne diese ganzen Dispute ja. Es ändert aber nichts daran, dass die Komplexität und, die, und das Revolutionäre dieser Entwicklung, die sind da. Es gibt ja ein, also zwei Punkte dazu auch, ne? Weil du meintest, irgendwie es ist, jeder Kuhschwanz versteht Stift und Papier. Ja. Irgendwie so. Und dass es nicht zu übertragen ist auf den Umgang mit hochkomplexen technischen Geräten, die auch noch softwarebasiert sind. Ja? Genau. Das heißt, du hast da unterschiedlichste Ebenen, Senken und wie auch immer halt. Ja? Also eine Kette von Prozessen. Ja. Wer war das? War das Microsoft, Bill Gates? Der hat einfach gesagt, irgendwie Computer müssen so unauffällig werden wie die Waschmaschine im Haushalt. So, also es gibt so ein. Das kann gut sein. Ja, ich kenne das Zitat auch. Ja, ja, genau. Aber das ist ja, also Apple macht das ja sehr gut, sagen wir mal so. Ne? Ja. Das heißt, diese Mentalität, die aber auch eigentlich, das wäre jetzt meine Kritik, noch gefördert wird im Sinne einer intuitiven Nutzbarkeit, Usability. Also da, die wollen die Analogie des Pen-Paper. Mhm. Etablieren. Wie das iPad ist so ziemlich Pen Paper wie bisher noch kein anderes technisches Gerät. Mhm. Dass dann halt Leute auch halt ganz naiv, also von oben, ne, im Frontend, vom Frontend her blickend irgendwie sagen, du tust ja, du machst das einfach weg. Also siehe Facebook, irgendwie, ich lösche die Nachricht, aber sie ist ja immer noch gespeichert. Ja. Ja, irgendwie, sie ist nur nicht, wird quasi nur nicht ausgestrahlt zu dem Zeitpunkt. Ist also für mich ein bisschen kritisch, also das heißt, es gibt so eine Art also ökonomisch-technologischer Komplex, ja, der die Vereinfachung als Argument für Entwicklung ins Zentrum setzt, was eigentlich dem Menschen im Sinne eines, also eines gesellschaftlichen Menschen eigentlich nicht recht sein kann. Mhm. Es überfordert viele und dann sind wir ja schon wieder auch dann halt auf dem anderen Ende, nämlich dann haben wir die Technik, die Technokraten vielleicht sogar. Mhm. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, weil du hattest auch in der FAQ, die du im Netz hast, das Verhältnis zwischen der Soziologie und der Technologie, also sprich der IT in diesem Falle, mhm, ein bisschen beschrieben oder wo es da Reibungspunkte gibt. Und das andere, was du gerade angesprochen hast, ist das, wo ich mich auch sehr mit beschäftige, ist das pädagogische Moment. Also sprich in irgendeiner Weise diesen gesellschaftlichen Gedanken zu adaptieren und diesen Umgang nahezulegen, zu reflektieren, mhm, am Individuum. Ob nun Eltern oder Kinder ist da beliebig, aber das ist ja so dann der Mediator, mhm, des ganzen Inhalts, dann ja, halt bis zur Praxis, bis zur Umsetzung, ich benutze ein Handy und wie mache ich das jetzt am besten. Gerade Techniker wenn du jetzt nicht so bist, was du vergessen hast, gerade Techniker, wenn man ein Projekt umsetzen muss, bei deiner Arbeit zum Beispiel. Dann geht es vielleicht um eine Homepage, dann geht es um eine Datenbank, eine Community oder wie auch immer. Okay. Und ich stelle, oder einfach nur ein CMS im Sinne eines Redaktionssystems, was man benutzt in seiner eigenen Firma, um Inhalte einzugeben, mit denen man halt weiterarbeiten kann. Wenn sowas programmiert wird, dann ist es schon schwierig, in meiner Erfahrung, einem Techniker zu erklären, dass man als Mensch die Eins als erstes sieht. Erstens, zweitens, drittens als Ordinalnummer. Mhm. Sondern bei ITlern beginnt die Ziffer mit der 0. Mhm. Das ist die Position 1. Und wenn du halt dann halt Nutzer 0 hast, dann sagst du halt, das muss aber Nutzer 1 heißen. Wie? Aber es ist der erste. Also das ist zwar ein banales Beispiel, aber ich bin tatsächlich darüber gestolpert. Ja, das ist halt wirklich um die Vermittlung, also da knallen Welten aufeinander. Internetsoziologie betrachtet sich als Teil eines Diskurses, der ja auch technisch dominiert wird, weil all die Software, all die Hardware muss designt sein. Da haben die Soziologen eigentlich so ziemlich nichts zu suchen, außer sie sind tatsächlich mit einer programmiertechnischen Ausbildung versehen. Das heißt, man arbeitet irgendwo zu oder miteinander. Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit gerade in deiner Wahrnehmung? Also rennst du da auch offene Türen ein, wie du es im wissenschaftlichen Kontext wohl machen konntest, weil das Bewusstsein dafür da war? Oder bist du eher so ein ungeliebtes Kind, von wegen so, das ist ein Soziologe, wie heißt das, Lalalologie? Ja, entweder sollen wir zu Hause bleiben, weil wir programmieren die Scheiße. So. Wie nimmst du das wahr? Ist das schwierig? Ja, es hat sich natürlich schon ein bisschen verbessert, aber man gerät ja dann, wenn man das hauptberuflich macht, natürlich immer schnell so in den Modus, so willst du dann nach ganz vorne und gucken, wo ist so die Entwicklung und wo werden so die Trends gesetzt, wo findet das so alles statt. Und gemessen daran, wo jetzt gerade so auch die Kollegen dran sind, wo man so im Diskurs sich befindet, gemessen daran ist es natürlich immer noch viel zu wenig entgegenkommen, viel zu wenig sich gegenseitig zuhören. Es hat sich aber schon, also auch im, also wenn man jetzt mal niedrigere Maßstäbe anlegt und sagt, naja, so was der Gesellschaft jetzt auch hilft, weil das ist ja eigentlich meines Erachtens der Sinn von Wissenschaft. Ich produziere eine Erkenntnis, die uns auch irgendwie weiterbringt. Also ich produziere jetzt nicht irgendeine Orchidee, die ich dann als Sammelband ins Regal stelle und dann war's das. Wie schön sieht das aus? Das kann es aber eigentlich nicht sein. Also ich brauche schon immer eine Anbindung an reale Herausforderungen, weil ich könnte auch über die Frage, wie verstehen Ameisen Digitalität? Ja, also können wir auch Gedanken machen, das ist wahrscheinlich hochgradig philosophisch. Komplexes intellektuelles Verschachteln von ganz schwierigen Sachverhalten, aber bringt natürlich unterm Strich eher wenig. Für die Menschheit zumindest. Für die Menschheit jetzt genau. Für mich selber die Erkenntnis, dass ich mit intellektuellen Sachverhalten gut umgehen kann, vielleicht ist ja ganz toll, aber das hat natürlich, also für mich braucht es den Realitätsbezug, das ist ganz entscheidend. Und da gibt es schon Techniker, die sich hinsetzen und sagen, okay, wir hören uns das mal an und gerade bei so Grundsätzen, die ja auch von Leuten kommen, die sowohl technisch als auch in anderen Disziplinen Ahnung haben. Also mein schönstes Beispiel ist dann natürlich mal Privacy by Design von Ann Kevorkian, die ein sehr technisches Framework entworfen hat. Also Grundprinzipien, wie Technik gestaltet werden sollte von Anfang an, damit wir uns um Datenschutz nicht erst hinterrücks immer irgendwie Gedanken machen und sagen, oh, haben wir ganz vergessen, beim Design soll die Techniker so und so Grundprinzipien beherrschen. Sowas, nachdem sie da jahrelang, in den 90ern hat sie das entworfen, also wirklich viele Jahre Anlauf genommen hat, kommt man so langsam dahinter, dass auch ganz viele Techniker merken, okay, ich kann nicht mehr einfach nur das machen, was technisch möglich ist. Ich muss mir ein paar Grundgedanken machen. Kannst du das erläutern? Weil also ich kenne die DIN-Norm für Nutzbarkeit von Software am Arbeitsplatz zum Beispiel. Ja? Ich weiß gar nicht, 111 oder sowas. Keine Ahnung. Gut möglich, okay. Ja. Kann man auch in der Wikipedia finden. Aber das meinst du ja nicht. Du meinst jetzt nicht Usability im Sinne einer Nutzbarkeit, sondern Privacy by Design, die 7 Grundprinzipien von Kevorkian. Also der Zettel hängt hier jetzt an der Wand, aber er ist so klein gedrückt. Privacy kommt mir natürlich sofort ins Wort. Also das heißt, es geht hier irgendwie um Privatsphäre. Oder was, wie darf man das übersetzen? Nee, in den USA ist es ja immer, oder wird es ganz häufig genannt, the right to be left alone. Also, dass ich quasi mal so ich sein kann, ohne irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Also, so wird es ja ganz häufig interpretiert. Und bei Privacy by Design geht es tatsächlich darum, dass man so Grundbedingungen von Anfang an einbaut und das in eigentlich alles, was technisch gestaltet, also jetzt in unserem Falle digital gestaltet wird, also dass man zum Beispiel sagt, man sollte den User nicht entmündigen, also wie zum Beispiel mit der Interface-Gestaltung, dass er nur mit irgendwelchen Gesten übers Gerät wischen muss, sondern man sollte ihm zum Beispiel erklären, warum er das jetzt so macht. Also man sollte ihm umfangreiche Hilfestellung geben. Man sollte ihn also nicht etwas aufzwingen, weil man sagt, das ist nun mal technisch so, wir haben nur so und so viele Pixel, komm damit klar, sondern man sollte ihm erklären, warum es ist. Man muss für Verständnis sorgen, man muss ihm Unterstützung geben. Das wäre so ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist dann eben Transparenz. Also wenn ich jetzt sage, ich transferiere Daten von A nach B, wo landen die denn dann? Wo ist ein B? Also was verbirgt sich denn da? Also eigentlich relativ logische Dinge, aber Technikgestaltung funktionierte so nicht. Die funktionierte immer so, was ist machbar und was will meinetwegen die Marketingabteilung? Also die möchte etwas, was leicht zu bedienen ist, was günstig auf das Gerät adaptiert werden kann und wo wir dann sagen können, das können wir auch innerhalb eines gewissen Zeitraums fertigstellen. Und den Rest machen die Techniker. Und wenn man sich dann mit Datenschutzbeauftragten unterhält, was immer gerne mit Alexander Dix gemacht, dem Berliner Datenschutzbeauftragten, und der sagte dann immer von sich, habe ich jetzt auch schon immer mehrfach erwähnt, aber es ist einfach ein zu schönes Beispiel, er kam sich dann immer so ein bisschen vor wie der Checklisten-Onkel. Er bekam dann so, weil man dachte, oh, per Gesetz gibt es den ja auch noch, Mist, schick dem mal Software, schick dem mal so einen Zettel, wo er draufschreiben soll, was er jetzt gut findet und was nicht. Und dann bekam er das hingeworfen, dann hieß es so, jetzt hast du 2 Tage, dann ist aber die Markteinführung, mach dir mal fix Gedanken. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, Punkt A könnt ihr so machen, Punkt B könnt ihr nicht machen, Punkt C könnt ihr machen, D könnt ihr nicht machen. Dann haben das alle wieder bekommen, haben ihm dann die Hände geschüttelt und gesagt, vielen Dank für deine Infos, die du jetzt hier hinterlassen hast. Wir machen es aber trotzdem so, wie wir wollen. Und könntest du auch einen Markt bringen oder gibt es eine rechtliche Handhabe? Weil USK zum Beispiel Spiele, ne? Sagen halt so, bevor ihr den Stempel nicht kriegt, dann geht das nicht. Genau, aber wenn jetzt mal wegen also so eine Idee wie Facebook kommt und man sagt, vielleicht wäre es ja auch aus Akzeptanzgesichtspunkten gar nicht so blöd, mal vorher zu fragen, ob man das so machen kann. Du kannst ja aber sowas wie Facebook einfach auf den Markt bringen. Du kannst dann nachher sagen, okay, wir verändern ein bisschen was, aber das ist ja dann nachher, dann hast du ja schon damit was erreicht, obwohl es gar nicht rechtskonform war oder so. Also ist ja schwierig und viele Dinge eben, das ist ja das, was ich vorhin erwähnt habe mit Digitalisierung, auch im rechtlichen Bereich, sind ja noch gar nicht irgendwie festgelegt. Also wenn du sagst, irgendwie ein soziales Netzwerk sollen nur Personen ab x Jahren benutzen, dann wer sagt denn das? Es gibt kaum Studien dazu, warum sollen 5-Jährige das nicht auch benutzen können? Da kannst du als Firma auch sagen, es gibt keine rechtliche Norm, also geben wir es frei für alle. Also die sind ja immer sehr, was man machen kann, das macht man sehr freizügig. Das würde ich jetzt auch das, wo ich gerade die Netz-Community, also die, die sich im Netz artikulieren und in, also auch sich selbst in ihr Netz nutzen, reflektieren, sagen wir mal so, die teilen sich ja auch in mindestens 2 Felder auf. Also Common Sense, das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Mhm. Ja? Also wo du halt sagst, auch da begegnen wir Neuland und es gibt halt Rechtsprechungen, die adaptiert werden können oder wir müssen neue Rechtsprechungen dafür schaffen. Und die einen haben Angst, dass die absolute Freiheit, die sie dort erfahren haben, in der Art und Weise, wie sie sich präsentieren, wie sie sich artikulieren, wie sie es nutzen, eingeschränkt wird durch solche Rechtsprechung und die anderen sagen dann halt, das muss auch irgendwo, wir müssen auch die schwächsten Glieder dieser Kette schützen. So genau. Ungefähr. Okay. Das heißt, auf der einen Seite Technik und Wirtschaft sagt, wir machen alles das, was machbar ist und hauen es raus. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass du als Internetsoziologe auch nicht unbedingt beliebt bist bei den Nutzern, weil es kann ja auch tendenziell als Bevormundung interpretiert werden, wenn man sich damit beschäftigt und sagt, so, wir müssen die Verhältnisse restrukturieren oder ändern, wir müssen das vielleicht auch kanalisieren oder Areale definieren oder sowas halt. Ne? Gut, jetzt springen wir schon wieder von den Technikern zu den Usern. Ja. Vor allem hört sich das immer so an, als ob meine Arbeit total unbeliebt sei. Also. Ja. Ist es nicht, kann ja sein. Da gehst du auch und sagst, so ein Weiß in deinem Bett, ja. Ich kann nicht machen. Um Gottes Willen, leider, ich bin total glücklich. Was auch tatsächlich das Anerkennen angeht, weil es ist ja immer schwierig. Man kann sich immer nicht hinstellen und sagen, naja, aber ihr müsst das doch alle auf Anhieb verstehen. Also das mache ich ja auch nicht. Ich gehe auch nicht hin und sage dem Familienvater, der 2 kleine Kinder hat, der vielleicht jetzt gerade in Zeiten von Wirtschafts-Euro, Europakrise, was auch immer, also der den ganzen Tag beschäftigt ist, klarzukommen, den kann ich ja keinen Vortrag halten und sagen, also die reine Lehre sagt, aber du musst mit deinen Kindern und Facebook so umgehen. Also der wird sagen, brech's runter auf 2 Sätze, gib mir irgendwas, wo ich umgehen kann, dann komme ich schon mal klar. Und das ist ja auch das, wo ich sage, da hat man tatsächlich noch relativ viele Möglichkeiten. Also ich sehe das immer so, dass wenn wir zum Beispiel uns Privacy by Design anschauen oder auch andere Prinzipien, das ist so ein bisschen wie so eine, jetzt kommt der absolut nichtskönnende Mathematiker in mir, wie so eine abfallende Exponentialkurve. Also dass, wenn ich sage, wenn ich das erste Problem angehe, habe ich eigentlich schon 50% aller Probleme gelöst. Weil es geht meistens immer ums Grundverständnis, wie beim Radiergummi. Wenn ich sage, ihr könnt es nicht mit dem Blatt Papier gleichsetzen, sondern ihr müsst das und das und das machen und dann versteht ihr, wie das funktioniert. Ah, okay, dann ist aber schon 50% der Probleme gelöst. Und dann wird es aber immer kleinteiliger mit jedem weiteren Schritt. Das heißt, man kann den Leuten ganz konkret auch helfen und kann auch den Technikern erklären, weil die Frage zum Beispiel war von einem Techniker, der mich dann tatsächlich auf einer Konferenz mal angeblafft hat und sagte, ja, was willst du jetzt eigentlich? Wir können ja jetzt nicht alle nebenbei noch Sozialwissenschaften studieren und außerdem sind wir Techniker, wir sind als Programmierer geil und kriegen eine Menge Geld. Was hast du jetzt für ein Problem? Taxifahrer-Eländer. Das ist ja dann immer so ein beliebtes Klischee. Na, was machst du denn überhaupt? Das ist ja eh alles immer so unpräzise, wo dann meine Antwort ist, naja, bei Menschen sind wir nur unpräzise. Dazu müsst ihr nur Matrix schauen. Dann werdet ihr sehen, dass am Ende dieser Trilogie, wenn Neo sich opfert, der Computer genau an diesem Unpräzisen ja verzweifelt. Also das ist genau der Bruch. Ihr könnt die Welt nicht in 0 und 1 auflösen. Das wird nicht funktionieren. So sind Menschen nun mal nicht. Und was ich von euch auch nicht verlange, ist, dass ihr alle Sozialwissenschaften studiert. Ich verlange aber zumindest, dass ihr, und das kann man bei intelligenten Menschen immer verlangen, dass ihr so demütig seid und anderen nochmal zuhört. Es gibt auch da ein Sprichwort, auch relativ frei zitiert, wenn man ein Gespräch beginnt, setzt das voraus, dass der andere auch Recht haben kann. Und das ist etwas, da muss man leider sagen, Techniker werden häufig so stark gepampert und werden gelobt und wir haben ja sowieso einen Fachkräftemangel und die MINT-Fächer sind so wichtig und so weiter und so fort. Und ich muss leider sagen, meine Erfahrung, und ich mache das ja nun schon, wenn ich die Phase der Diplomarbeit nehme, wo erste Recherchen stattfanden, ich mache das ja nun schon seit über 8 Jahren, mich nur wirklich um dieses Thema Internet und Gesellschaft zu kümmern. Und das steigt auch vielen zu Kopf in der Technikwelt. Also die sagen dann, was willst denn du? Ich arbeite bei SAP, ich verdiene 100.000 im Jahr, ich bin geil. Also da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass ich vom Grundsatz her ganz anders an die Dinge rangehen muss. Und da sage ich eben, dieses Bewusstsein, das muss sich aber ändern, weil sie machen eben nichts mehr, so wie zu Zeiten des ARPANETs, wo sie in einem kleinen Rahmen bleiben, genauso irgendwie die 50 weltweit, die es da so gibt. Sondern wenn Sie jetzt eine Software aufsetzen, wenn Sie eine App programmieren, wenn Sie eine Website machen und die skaliert plötzlich ins nahezu Unendliche, dann haben Sie einen Einfluss auf die Gesellschaft, der Ihnen vielleicht trivial erscheinen mag. So nach dem Motto, interessiert mich doch nicht, ob da Kinder bei Facebook rumspringen. Das muss einen aber interessieren. Und ich habe das letztens noch gelesen in einem Artikel, da war das genauso, wo es um Technikgläubigkeit ging, wo Physiker sich über die Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki gefreut haben, weil sie gesagt haben, wow, das entspricht tatsächlich unseren Berechnungen. Das ist der empirische Beweis dafür, dass es nicht so ist. Exakt. Und also so weit darf natürlich Digitalisierungsgestaltung aus technischer Sicht niemals kommen, dass ich sage, ach so, guck mal an, ja, das ist wirklich ein Vertriebsweg, wo jeder seine Kinderpornografie vertreiben kann und niemand kann was dagegen machen. Ich hatte mir das ausgedacht und das ist der Beweis, es funktioniert. Also wenn ich natürlich mit so wenig ethischen Grundsätzen an diese Technikgestaltung gehe, dann habe ich natürlich grundsätzlich was falsch gemacht. Also jetzt sind wir natürlich jetzt in so einem gewissen Zynismus gelandet. Ne? Und wir denken, ganz klein wenig, ja. Vielleicht ein bisschen zurückrudern mit auf die Techniker und den Zuhörer vielleicht nicht ganz. Es ist ja auch immer, es soll ja nur, wenn ich das so plakativ darstelle, es ist ja von meiner Seite aus und eigentlich auch von allen Sozialwissenschaftlern, die das machen, es ist immer eine Einladung. Und es gibt ja auch Leute, die es machen. Die Fraunhofer-Kollegen, die mit uns eben in Projekten sitzen. Die Kollegen vom Karlsruhe Institute of Technology. Also wirklich da offen sind. Die sagen, okay, wir wollen das mit euch allen machen, weil uns völlig klar ist, wir gestalten hier nichts irgendwie so für 3, 5 Leute, sondern wir machen das wirklich für die Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Und es gibt diese Trends und ich kann immer nur sagen, entweder Techniker schließen sich dieser Idee auch an, weil es einfach einleuchtend ist, dass man sagt, man macht nichts mehr für einen kleinen Zirkel. Oder sie müssen eben dann damit leben, dass ihnen das dann auch aufgezwungen wird, dass man sagt, ihr müsst euch mit den Leuten zusammensetzen. Das ist aber für mich immer nur zweite Wahl. Ich möchte die Leute alle zum Dialog einladen. Da kommen wir jetzt gerade auch zu einem Ding, was ich auch noch gerne dich fragen wollte, nämlich gut, ich denke beim Programmieren, also auch wenn ich jetzt selber jetzt nicht so in dem Metier wirklich drinstecke, du kannst irgendwann Beta testen. Also du siehst relativ, die Methode ist zu coden, um hinterher abzuprüfen, ob das auch funktioniert, was geplant ist. Die Soziologie hat ihr eigenes Arbeitswerkzeug, aber also vielleicht kannst du ein paar Worte dazu verlieren, wie du in der Internetsoziologie, also mit welchen Werkzeugen gehst du um? Du codest ja nicht selbst, du machst auch keine Code-Analyse vermutlich, also vielleicht auch, aber die Soziologie selbst ist eigentlich eher für andere Techniken bekannt, wie Interviewbeobachtung, genau, ja. Ne, Inhaltsanalysen oder sowas. Halt. Sind diese Werkzeuge so immer noch genauso Standard für dich selbst oder musstest du oder musst du auch an den Sachen ein bisschen ergänzen, schrauben? Sind einige Sachen einfach nicht nutzbar für die Ziele, die du mit der Internetsoziologie selbst erreichst, gerade unter dem Aspekt der Kollaboration mit anderen Arbeitsbereichen? Hm. Also es gibt momentan, das fängt so langsam an. Ich hatte das auch in einem bei einer Gelegenheit jetzt mal wieder erwähnt. Das hatte ich jetzt neu, also so neu im Prinzip ist es auch nicht, aber jetzt wird es auch wissenschaftlich so ein bisschen in eine methodische Form gegossen. Früher war es ja tatsächlich so, gerade auch in der Soziologie, dass gesagt wurde, na, Digitalisierung ist so, ja, wir können jetzt meinetwegen auch online mal einen Fragebogen präsentieren. Also wir müssen nicht mehr in der Fußgängerzone stehen mit dem Klemmbrett und dann die Leute irgendwie abfangen und dann so Striche machen. Wir können das jetzt online machen. Ja, das ist natürlich keine Internetsoziologie, das ist natürlich nur, ich transferiere wieder einen Fragebogen vom Analogen ins Digitale. Das ist ja, also aus meiner Sicht ist das relativ langweilig. Das bleibt ja weit hinter den Möglichkeiten zurück. Aber auf jeden Fall war die Fragestellung über, oder beziehungsweise die Herangehensphase über viele Jahre so, dass man gesagt hat, ich nehme althergebrachte Methoden und versuche damit, das neue Digitale zu erforschen. Mittlerweile, und das ist das, was ich eben meinte, mit das kommt so langsam, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt und dafür auch die Werbetrommel gerührt, methodisch. Mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir mit digitalen Errungenschaften auch nicht digitale Phänomene analysieren können. Beispiel dafür war, dass man in den USA mal Tweets ausgewertet hat, wo Leute geschrieben haben, also sinngemäß sowas wie, oh Mist, heute liege ich mit einer Grippe im Bett. Und da wollte man mal wissen, wenn man das auf die Regionen umlegt, ob diese Selbstauskünfte der Menschen vielleicht an die Präzision der behördlichen Infos, also wo gerade eine Grippeepidemie ist oder so, rankommt. Und man hat festgestellt... Sie wandert wahrscheinlich auch Prognosen. Also erstmal wollte man ja generell sehen, wie präzise ist das überhaupt. Und man hat festgestellt, dass wenn man Tweets auswertet, zumindest in einem ja extrem technikaffinen Land, also was die Privatpersonen angeht wie den USA, das war präziser als das, was die Behörden geliefert haben. Die haben beim Hausarzt angerufen und haben gesagt, wie viele Grippemeldungen hattet ihr heute? Und so, das dauerte ewig, es ging unglaublich lange. Also es war ein sehr althergebrachtes Prozedere. Wir sind also mittlerweile, was Digitalisierung angeht, an einem Stand angekommen, wo man problemlos sagen kann, sie hat die Gesellschaft so stark durchdrungen, dass man jetzt tatsächlich auch mit Code-Geschichten, also ich schreibe ein Skript, ich werte irgendwie Twitter aus, dass ich dann tatsächlich auch empirisch belastbare Aussagen über die Gesellschaft bekomme. Für mich persönlich geht es natürlich darum, immer beides zu machen. Also ich gehe sowohl meinetwegen bei Experteninterviews, gehe ich mit einem halboffenen Leitfaden, Interview, Fragebogen, gehe ich da irgendwie so rein und frage dann die Leute und mache dann eine Experteninterview-Analyse nachher, werte das dann aus. Aber diese Geschichten zum Beispiel sind auch Teil dessen, was wir hier an der UdK machen, dass wir eben zum Beispiel schauen, naja, wenn Twitter schon so weit verbreitet ist, was bringt uns das? Also wir haben ähnliche Dinge dann schon mal als Studiensemester schon mal versucht, was auch so in diese Richtung geht. Man sieht also, man muss schon sagen, also man muss auf jeden Fall festhalten, Digitalisierung ist so stark in der Gesellschaft drin, dass man da auch Dinge analysieren kann, wo man eigentlich sagt, das hat mit Digitalisierung nichts zu tun, eben zum Beispiel eine Grippeepidemie. Hm. Das ist natürlich jetzt ganz interessant für mich, weil wenn ich jetzt kritisch denke, ja, dann also würde ich sagen, Twitter als Individualmedium ins Massenmetier rausgeblasen. Also ich artikuliere mich einer dispersen Menge von Menschen da draußen gegenüber, kann sagen, ich bin krank. Es muss ja nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Mhm. Ja, und wie das heißt, also ich weiß aufgrund von Statistik, es gibt Möglichkeiten, etwas hochzurechnen und auch rauszurechnen, also eine Art Wahrheitsgehalt zu forcieren. Ist das so ohne weiteres so möglich? Weil ich stelle mir das halt sehr, sehr schwer vor. Du hast halt irgendwie eine Masse. Diese Masse ist bei Facebook, wie viel sind wir jetzt da? Deutsche, Bundesdeutsche, wie viel Prozent? Facebook wahrscheinlich, also wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, müssen es schon mehr als ein Viertel. Ein Viertel, ne? Also das 25% könntest du als N, ja, als Grundgesamtheit irgendwie soziologisch betrachtet irgendwie nehmen. Twitter wird, also ich weiß es nicht genau, aber irgendwann waren es mal 4% der Internetnutzer benutzen Twitter. Das heißt, du hast dann auch wieder so sozioökonomische Faktoren, so wie ich es gelernt habe damals, ja. Also bestimmte Leute sind offen für solche Medien, sie haben die Technik zu Hause, weil sie auch genügend Geld haben, sie haben halt ein bestimmtes Bildungsniveau oder halt umgeben sich mit den gleichen Leuten. Das heißt, du hast so ein homogenes Feld. Gerade bei 4% mit Twitter wäre ich mir dann halt Also klar, Grippe kann jeder kriegen, da, unabhängig davon. Ne, irgendwie so. Aber ich sehe da auch wieder halt, es steigt ein Feld mit der Frage, die du hast, ob so eine Evaluation tatsächlich zu sauberen Ergebnissen führen kann. Ist jetzt keine Frage, ist jetzt einfach nur ein Gedanke von mir, den ich feststelle. Ist ja auch völlig richtig. Nee, darum geht ja auch gerade die Diskussion, das nennt man dann ja immer Big Data. Also wenn man sagt, man hat tatsächlich jetzt die Möglichkeit, gigantische Datenmengen abzufragen, aber wie valide sind die denn? Mhm. Aber da, glaube ich, ist man gar nicht so weit entfernt von dem, was man ja in den üblichen Lehrbüchern auch findet, dass man einfach aufgrund von Erfahrungen mit klassischen Umfragen dann schon gewisse Prozentzahlen nennen kann, also dass Leute per se lügen oder dass sie, also dass man das auch ein bisschen steuern kann bei klassischen Fragebögen. Zum Beispiel mache ich jetzt nicht die ödesten Fragen irgendwie am Anfang und dann gibt es vielleicht eine tolle Frage, weil dahin kommen die Leute gerne mehr und kreuzen irgendwas an, um schnell fertig zu werden. Mhm. Nach dem Motto, je schneller ihr fertig seid, desto schneller kriegt ihr euer Geld und dann könnt ihr wieder gehen. Also man kann das schon ein bisschen steuern. Mhm. Darf sich da nicht allzu dämlich anstellen und das auch selber noch provozieren. Das geht so auch, also vor allem diese riesigen Mengen sind es, wenn man sagt, in den USA würde jetzt meinetwegen jeder dritte oder jeder vierte Bürger würde twittern, dann muss man sich ja fragen, im Vergleich zu der klassischen Methode, gibt es da einen Vorteil oder nicht? Und ich glaube, allein aufgrund dieser Menge, also dieser Datenmenge, gibt es da schon Möglichkeiten. Man muss es ja auch wirklich nur zum Beispiel bei der Grippegeschichte grob auf Regionen zuschneiden. Man muss also sagen, der Großraum Los Angeles hat eine Grippewelle, aber in Las Vegas 200, 300 Meilen weiter ist das jetzt schon nicht so. Also das würde ja schon eine Aussage sein. Man muss ja gar nicht genau sagen, in dem Straßenzug oder so, weil so präzise kommt es natürlich oder nicht. Oder morgens bist du da und du bist dabei. Das wäre natürlich toll. Also ich glaube auch, dass es in diese Richtung geht, weil grundsätzlich tendiert der Mensch ja, das ist ja nur eine uralte psychologische Erkenntnis, immer dazu zu orakeln, Wettervorhersagen. Nee, die Wahrheit zu sagen. Also ein plausibles Weltbild für sich selber. Also, also was geschlossen ist, dass man sich nicht in 25.000 Lügen verliert, das ist ja schon so die Grundannahme. Und man kann das also schon, glaube ich, ganz gut methodisch umbauen, dass man sagt, man hat da auch valide Zahlen. Aber das ist eben tatsächlich einer dieser Paradigmenwechsel, dass man wirklich sagen kann, Digitalisierung ist nichts mehr, was nur Techniker betrifft, weil wir zum Beispiel eben auch Dinge jetzt plötzlich feststellen können oder Aussagen treffen können, wo man sagt, das hat eigentlich mit Digitalisierung nichts zu tun, weil was hat die Grippe mit dem Computer, Digitalisierung zu tun? Ja, aber da die Leute das eben so gerne bei Facebook oder Twitter preisgeben, dass sie jetzt krank im Bett liegen, ja gut, dann kann man diese Info ja auch nehmen, vor allem wenn es eben öffentlich gemacht wird und wenn es kein Eindringen in private Profile ist oder so. Ja, da kommen wir tatsächlich irgendwie so in das dritte Drittel des Themenkomplexes. Die Leute sind ja immer extrem scharf auf solche Infografiken. Ne? Die werden ja auch designmäßig gerade extrem im Netz gehypt und dann wird das retweetet und dann das Facebook-Profil gepackt, weil die Leute anscheinend vieles über sich selbst erfahren oder sich selbst halt abgleichen wollen, also im Sinne eines konsistenten Weltbilds, ja, wie Mensch, ich bin dabei. Mhm. So. Das heißt, auf der einen Seite sind diese Daten geliebt und die Auswertungen, die Ergebnisse dieser Daten. Auf der anderen Seite gibt es dann halt diesen Datenschutzdiskurs, oder ja, der sich dann auch wieder aufteilt in so ein Post-Privacy, post-privates Leben und in ein Leben, was halt sagt, ist zwar schön und gut, dass alles da ist und wir wollen es auch benutzen, aber wir möchten Regeln in der Auswertbarkeit, in der Benutzbarkeit. Also das kommt jetzt wieder zu den 7 Grundprinzipien von Privacy by Design vielleicht auch mit dazu. Etwas zu dokumentieren über seine Befindlichkeit bedeutet ja per se nicht, von vornherein jeglicher statistischer Auswertung zuzustimmen, vielleicht. Also da gibt es dann bestimmt, wie bei Facebook, Regeln im Sinne von Einstellungen, die du tätigen kannst, wer dein Profil, wer das zu lesen hat, wer nicht. Ich weiß nicht, ob es so weit geht, wie ich darf entscheiden, ob die Auslesbarkeit dieser Daten im Hintergrund zu statistischen Zwecken geblockt werden kann oder halt erlaubt werden muss explizit. Das ist für mich persönlich ja auch eine echte Baustelle, weil ich nicht also obwohl ich podcaste, lebe ich nicht postprivat im Vergleich zu anderen Bekannten von mir, die das wesentlich stärker vermischt haben, sondern ich habe sehr wohl immer noch so dieses Bedürfnis, diese Dinge zwar benutzen zu wollen, aber bestimmte Sachen auch voneinander zu trennen. Also verschiedene Hobbys zum Beispiel voneinander zu trennen. Also da kommen wir wieder fast an den Anfang unseres Gesprächs mit der Frage des Individuums und wie sich das konstituiert, ja, aus welchen Teilbereichen, Interessen und Rollen in der Gesellschaft. Mhm. So. Wie stehst du da als Internetsoziologe dazu, zu diesem Diskurs, der ja auch dann so kulturpolitisch ist, im Sinne auch dann halt, gibt ja auch ein Rechtsding dann halt. Weil du brauchst diese Daten. Also wenn du Aussagen treffen willst, brauchst du Daten irgendwie so. Und du hast jetzt argumentiert irgendwie, ja, wenn jemand da halt bei Facebook das reinschreibt, dass er krank ist, ne, irgendwie so, dann sind die Sachen halt da und wir können sie auswerten. Stimme ich dir soweit zu? Habe aber komischerweise so ein gutes Gefühl, ja, irgendwie so, dass man halt auch mit einer leichten Reprogrammierung des Programms halt irgendwie das nicht verallgemeinern kann, muss, also im Sinne einer Statistik, wo das Individuum keine Rolle mehr spielt, sondern zur Zahl wird, sondern dass ich auch irgendwie mithilfe eines neu geschriebenen Programms es individualisieren kann. Also ich kann auch Bewegungsprofile oder Krankheitsprofile erstellen, auch weil es der gleiche Datenstamm ist. Also auf der einen Seite Techniker, dann wie das Vergleich mit dieser Atombombe, ja, irgendwie so, die Technik selbst ist erstmal neutral, Kernspaltung ist neutral, wir können sie zur Energiegewinnung oder für die Atombombe nutzen. Ja, genau. Und der Physiker selbst ist nicht der Entscheider, für was dieser Prozess genutzt wird. Etwas Ähnliches sehe ich dann halt irgendwie mit der Frage, also dieser Datenstamm ist da und man hat so einen ethischen Diskurs da plötzlich, ja, irgendwie so. Und als Internetsoziologe, denke ich, bist du auch vor solche Fragen gestellt und musst dich dazu verhalten, irgendwie so. Wie steht's denn, Stefan? Jetzt war daran erst hier. Du hast gesagt, du bist auch als Berater, wirst du angefragt. Angefragt, war eher so, ne, wie dass du eine Bewertung der Situation gibst. Und da, bei dem Fall, den du geschrieben hattest, ging es darum, halt zum Beispiel Wiedererkennung von Individuen in großen Massen zu verbessern. Also sprich, nicht unbedingt ein Foto zu haben mit dem Gesicht oder nicht an der Kleidung zu orientieren, sondern mittels Kameraaufzeichnung im Sinne des Bewegtbildes jemanden als Individuum durch seine Bewegung, wie er sich ganz individuell, wie sein Gang ist, hatten wir in dem Gespräch, oder in welchem Verhältnis dann seine Beine zum Rumpf und die Arme und Kopfbewegungen. Und dass halt eine Drohne in der Lage ist, den zu identifizieren, ihn zu verfolgen, um gegebenenfalls, wenn es halt ein böser Bube ist, einen Zugriff zu gewährleisten durch staatliche Autoritäten, wenn er zugreifbar ist, also nicht mehr so in einer großen Masse. So, das finde ich schwierig, weil das ist, auf der einen Seite kann es jeder Demonstrant sein und ich gehe auch auf Demonstrationen, wenn ich meine Rechte vertreten will. Ich schmeiße dazu halt keine Steine, aber ich bin genauso scannbar. Auf der anderen Seite irgendwie sehe ich durchaus auch eine berechtigte Motivation für eine Gesellschaft, die Mechanismen, die diese Gesellschaft zusammenhält, zu schützen, im Sinne von zu verteidigen. Und da haben wir, das ist auch der gleiche ethisch-moralische Komplex. Und du bist da halt mittendrin, wirst als Sachverständiger gerufen, musst ja jetzt nicht eine bestimmte Meinung dazu haben, sondern auch da zählen letztendlich nur die Fakten, die du aggregierst. Vielleicht bist du bereit, tatsächlich auch da nochmal reinzugehen, um dich zu erinnern, in welche Situation du gekommen bist, wo du an Grenzen auch da gestoßen bist für dich in deinem Handeln, oder ob es sich auch da als eher unproblematisch erwiesen hat, weil du dir keine Sorgen machen musstest? Ja, also das sind erstmal, was du beschrieben hast mit dem Personentracking und anhand von Mimik, Gestik, Gang, Körperform, was auch immer, oder auch Hautfarbe zum Beispiel, das sind tatsächlich ja Forschungsszenarien, die jetzt gerade laufen, wo also eine Menge Bewegung ist. Das sind auch Projekte, die öffentlich gefördert werden, wo Diskussionen auch langsam stattfinden, also leider noch nicht so intensiv, wie man sich das natürlich so wünscht, weil dann wäre es auch für mich einfacher festzustellen, was die Gesellschaft jetzt davon denkt, also weil ja meine Aufgabe immer nur ist, da tatsächlich Fakten zu liefern und auch nicht die Meinungen zu manipulieren oder so, wo man das natürlich auch in gewissen Grenzen könnte, aber das ist ja dann hätten wir tatsächlich ein ethisches Problem. Weil ich habe es halt leicht, ich kann diese Frage stellen und meine Meinung sagen. Ne? Genau, ja. Also das Problem ist tatsächlich ja, und das ist eigentlich, also das ist auch das, was es so schön macht in diesem Arbeitsfeld, ist ja, sollte das ja nicht immer als Problem sehen, sondern vielleicht von der Lösungsseite her, dass es eben wirklich neu ist, dass man also ganz schlecht damit fährt, wenn man versucht, Ableitungen von früheren Vorgehensweisen oder Strategien zu machen. Das klappt hier eben nicht, weil auch da bei der Demo, wo dann demnächst, meinetwegen jetzt hier in Berlin, die Drohne über allem schweben wird und man dann sagen kann, sobald die auffällige Bewegung kommt, also das ist ja auch von oben sehr schön zu beobachten, wie ein Stein geworfen wird, wird diese Person getrackt und dann kann der sich nicht mehr in der Masse verstecken, dann kann sich eine Kapuze überziehen oder eine Maske, ist völlig egal, man kann ihn immer erkennen. Und da könnte man natürlich jetzt mit Leichtigkeit sagen, ist mir im Prinzip relativ egal, was das jetzt für diese Person bedeutet, es findet alles in einem rechtsstaatlichen Rahmen statt. Das ist natürlich so die leichteste Form, die reicht mir natürlich nicht, weil ich ja auch wissen will, wenn die Leute das erstmal verstanden haben, wenn also die breite Masse versteht, was da so passiert, wie geht sie damit um? Also ein anderes Beispiel ist ja, dass wenn es zum Beispiel um Fahndung geht, also wo jemand dann gezielt verfolgt wird, da weiß man heute schon, das passiert nur bei Schwerstverbrechen, bei Terrorismus, kriminellen Vereinigungen, jetzt gerade hier in Berlin bei Rockerkriegen, Hells Angels gegen Bandidos, da weiß man, da sitzen natürlich Leute am Gerät, die machen eine Observation und da geht es um wirklich die wirklich bösen Jungs. Da wird man in der Gesellschaft sicherlich schnell einen gemeinsamen Nenner finden und sagen, ja, bei denen ist es okay. Auf einer Demo, bei einem Fußballspiel zum Beispiel, sieht es wieder ganz anders aus, wenn da einer jetzt tatsächlich so eine Fackel in der Hand hält und man kann ihn nicht erkennen, aber man kann ihn tracken und sagen, die Kamera verfolgt ihn, dann haben wir schon eine ganz andere Diskussion. Das ist tatsächlich das Reizvolle, dass es dazu eben, wie ich finde, nichts oder wenig Ableitbares gibt, weil wir eben nicht sagen können, wir können das vergleichen mit Fall XY, den es in den 70ern schon mal gab. Da stoßen dann einfach sowohl die rechtlichen als auch die gesellschaftlichen Fragen sehr schnell an Grenzen. Und deswegen muss man immer versuchen zu abstrahieren. Das ist also das, was ja auch sehr gefragt ist, dass Leute sagen, ja, du kennst Technik und Gesellschaft, was würdest du denn dann sagen? Und ich finde, es ist immer schon eine große Errungenschaft, wenn man auch ganz grob zumindest Leitlinien oder so Richtlinien vorgeben kann. Ich muss nicht die perfekte Lösung haben als den einen Satz, dass ich sage, in der und der Konfiguration finden alle das toll und der nicht. Das ist ein bisschen viel verlangt, aber ich kann zum Beispiel dann ja sagen, bewegt euch argumentativ oder auch von eurer Stoßrichtung her eher in die und die Richtung, dann finden die Leute das gut, in die und die Richtung finden sie es nicht gut. Das mag immer noch unscharf klingen, ist aber gemessen an der Datenbasis, der man hat, an den Diskursen, die zum Beispiel in Deutschland erst unglaublich schleppend stattfinden oder stattgefunden haben, wo man merkt, das kommt erst so langsam in Schwung, ist das schon viel. Wenn ich sage, ich kann 50% ausschließen und es bleiben nur noch 50% übrig, ist das schon eine enorme Arbeitserleichterung. Das ist die Hälfte, ja. Und so in dem Rahmen bewegen wir uns ja, also dass wir wirklich sagen, wir tasten uns langsam an diese Felder ran. Und zum Beispiel bei der Wiedererkennung von Personen in einem Video, wenn es um die Fahndung von Schwerstverbrechern geht, da muss ich zum Beispiel auch sagen, da lasse ich dann auch nicht wirklich mit mir reden. Wenn also einer ein Problem damit hat und sagt, er mag diese Form, dass es da jetzt Videounterstützung gibt und automatisierte Überwachung, so, er mag das nicht. Dann sind wir aber bei einer Grundsatzfrage, die diese Person führen will, ob überhaupt Polizei sinnvoll ist. Das ist aber ein Fass, das hat dann mit der speziellen Fragestellung nichts mehr zu tun. Das ist eine Grundsatzfrage, wie ich mit Verbrechen umgehe, was überhaupt abweichendes Verhalten ist. Da mache ich aber einen riesen Fass auf, danach kommt nur noch die Weltformel. Also da muss man dann auch immer so ein bisschen auf dem Teppich bleiben und sagen, natürlich wisst ihr doch alle, wie das auch mit Videoüberwachung sich entwickelt hat. Erstens hat man in Deutschland immer jahrelang für Hysterie gesorgt und gesagt, das wird also hier ganz dramatisch. Ist es immer noch nicht, obwohl rechtlich viel mehr möglich ist, als umgesetzt wird. Also man muss auch mal sagen, es bleibt auch auf einem harmloseren Niveau, als man es immer prophezeit hat. Und da hatte Joachim Gauck auch recht, als er gesagt hat, die Vorratsdatenspeicherung ist vielleicht nicht das Allercoolste unter der Sonne, aber es ist auch nicht der Einstieg in den Überwachungsstaat. Also man braucht ein bisschen mehr Pragmatismus, sollte das ein bisschen mehr runterkochen und sollte dann eben sagen, wir haben momentan auch viele Dinge nicht, die wir beobachten können, wir müssen abstrahieren. Und wenn ich jetzt sage, bewegt euch eher in die Richtung und nicht in die andere, kann es natürlich auch im Nachhinein die falsche Richtung sein. Das weiß ich ja vorher, wäre ja schön, könnte ich auch orakeln. Kann ich natürlich nicht. Aber ich kann eben auch nicht immer alles ableiten, wie beim Radiergummi und sagen, wenn ich irgendwas schreibe, muss ich es auch selber wieder löschen können. Also so simpel ist es auch nicht. Also es ist schon mehr so, wir können grobe Pflöcke einschlagen und sagen, das ist die Richtung, in die wir gehen können. Und wir müssen es auch ein bisschen pragmatischer halten. Und das ist ganz wichtig in den Diskussionen, die Hysterie rausnehmen. Und wenn wir das geschafft haben und zumindest mal wissen, in welche Richtung wir nicht gehen können, weil wir sagen, das ist schon mal völlig falsch. Und wir haben statt 10 Optionen nur noch 3 oder 5, dann ist das schon eine gigantische Leistung. Das darf man immer nicht unterschätzen. Wir führen dieses Gespräch nach 2 Ereignissen, die vor kurzem gewesen sind. Einmal Facebook und die Frage nach den AGBs, glaube ich, war das, ne? Die, genau. Ja, die Datenschutzrichtlinien. Oder Datenschutz, genau. Eigentlich noch konkreter Datenschutz, die halt eigentlich abgestimmt werden sollten, was viel weniger Leute gemacht haben, als eigentlich notwendig war und somit relevant wurde. Und das Zweite, was jetzt irgendwie gerade auch noch zu diesem Zeitpunkt medial aufgearbeitet wurde, war halt Facebook, die Schufa, die mit dem Hasso-Plattner-Institut, also das Hasso-Plattner-Institut beauftragt hat, zu überprüfen, inwiefern eine Datenaggregation von Facebook-Daten sinnvoll nutzbar wäre, um das, was die Schufa macht, nämlich Personen nach ihrer monetären Vertrauenswürdigkeit oder Liquidität einzustufen, das zu ergänzen. Die Hysterie bei diesem Schufa-Ding, ich glaube, da hast du auch eine andere Meinung als ich, aber also das Hasso-Plattner-Institut dann halt den Auftrag offiziell als Drittmittelauftrag abgegeben hat, weil sie gemerkt haben, dass sie da einen Scheißesturm losgetreten haben. Manchmal ist Hysterie auch nützlich, um bestimmte Sachen. Also ich bin kein Freund der Schufa per se, deswegen haben wir schon wieder eine Grundsatzdiskussion hier. Ne? Aber ich fand es gut, dass es diese Hysterie gab, dass es auch so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass auch man nicht sagen konnte, das sitzen wir jetzt hier einfach mal aus. Mhm. Ja? Also ich halte Hysterie auch so unreflektiert sie auch ist, manchmal auch schon für einen Regulator in irgendeiner Weise. Aber im Kern muss ich sagen, ich fühle mich oftmals bei solchen Themen halt verunsichert, weil ich da keine rechtsstaatliche Basis sehe im Sinne von Gesetzgebung. Und das wäre jetzt nochmal so der letzte Brückenschlag zu einem anderen Metier, womit du wahrscheinlich aber auch zu tun hast, nämlich die Juristerei, also die Jurisprudenz, Jura. Ne, okay, wo siehst du da deren Rolle? Weil mit den Technikern bist du eigentlich relativ früh am Start. Deine Untersuchungseinheit ist der Nutzer, den begleitest du quasi kontinuierlich. Und ja, früher oder später, quasi nach dem Datenschutzbeauftragten, kommt dann eventuell die Gesetzesänderung. Es ist aber auch dann relativ spät. Also wie ist denn deine Wahrnehmung in der Zusammenarbeit mit diesem Wissenschaftsbereich, die sich ja auch auf neue Dinge einstellen müssen? Und wann können die überhaupt aktiv werden? Also das ist ja eigentlich eine reaktive Handlung. Da passiert irgendetwas, das Kind quasi ist in den Brunnen gefallen und dann muss halt eine Gesetzesänderung oder eine Gesetzesergänzung durchgeführt werden. Manchmal denkt man sich, hätte man sich auch denken können, ne? Warum hat da nicht so spät? Ja, naja, es kommt ja immer darauf an, wen man jetzt hat. Also wenn man natürlich einen Politiker sieht oder auch einen Richter, die sind ja meistens reaktiv, weil die können ja nur auch nicht für jede Entwicklung, die da noch kommt, schon sich alles ausdenken. Ja, bei den Wissenschaftlern ist es natürlich ein bisschen anders. Da gibt es auch einige, wie gesagt, dieser Privacy-by-Design-Ansatz ist ja ein juristischer, weil es also also von der Idee her um rechtswissenschaftlichen Datenschutz geht. Ich ergänze das dann persönlich immer noch um die gesellschaftliche Perspektive und sage, das ist etwas, wie wir es jetzt bei Facebook sehen, wo eine Runde darüber diskutiert werden muss, wo wir nicht einfach sagen können, im Gesetz steht und jetzt gibt es die Entwicklung und dann machen wir so Schablone und dann passt das. Das ist natürlich das, was wahrscheinlich die meisten Juristen, auch Anwälte, machen, wenn sie vor Gericht sind, versuchen dann die Lücken zu finden und das ein bisschen zu zerlegen argumentativ. Aber spannend sind ja wirklich die Bereiche, die es noch nicht gibt. Bei den Videogeschichten ist es zum Beispiel so wie ich eine Juristin verstanden habe, die mir das mal erklärt hat, dass es zum Beispiel keine automatisierte Beweisauswertung vor Gericht gibt. Das heißt, ein Mensch muss sich zum Beispiel das Video eines Tankstellenüberfalls angeschaut haben. Da kann man also nicht einen Algorithmus drüber jagen und sagen, hat kein Mensch von uns gesehen, aber der Algorithmus sagt, es gibt ein Match mit einer Datenbank. Also so darf das zum Beispiel vor Gericht nicht laufen. Jetzt müsste dann der Rechtswissenschaftler überlegen, wie kann er denn mit den bisherigen, und da geht es dann schon in den Bereich der Moralvorstellung, was die Gesellschaft so denkt, wie kann er denn jetzt daraus ableiten, ob jetzt eine automatisierte Beweisauswertung möglich ist, also zulässig ist, oder eher nicht. So, also das sind ja genau diese Fragen. Und deswegen wäre zum Beispiel auch das Schufa-Ding für mich aus meiner Sicht unglaublich interessant gewesen. Also ich fand das schade, dass man dann eben das alle draufgehauen haben und man zum Beispiel nicht gesagt hat, wir lassen das mal völlig beiseite, ob die Schufa das nachher nutzen darf oder nicht. Aber es wäre ja mal interessant gewesen, am Ende zum Beispiel zu einer Art Katalog oder Liste oder Handbuch zu kommen, wo dann gesagt wird, die digitale Welt bietet mittlerweile x Möglichkeiten, neben der analogen an persönliche Infos zu kommen. Also bisher hat die Schufa sich ja beschränkt auf sowas wie Schuldnerverzeichnis beim Amtsgericht oder Aushänge, wo steht irgendwie Insolvenzverhandlungen, Fall Müller gegen Meier, bla bla bla, so Dinge. Da brauchst du auch wieder keinen Computer für. Da kannst du ins Gericht latschen, dir das angucken und dann ist ja gut. Also man kann natürlich auch digital machen, aber ist ja keine genuin digitale Idee. Facebook geht aber ohne Computer nicht. Aber da muss ich ja zum Beispiel sagen, nicht wo ist jetzt für die Schufa die Grenze, sondern was akzeptieren wir als Gesellschaft überhaupt? Und das wäre doch mal eine wirklich gute Diskussionsmöglichkeit gewesen zu sagen, da machen wir auch nicht bei jedem Einzelfall immer das große Fass auf und sagen, jetzt will die Schufa was von Facebook und morgen will sie was von Twitter. Mist, da fangen wir ja von vorne an. Sondern wir hätten doch endlich mal einen Katalog anlegen können, wo wir gesagt hätten, okay, soziale Netzwerke bis zu der und der Ebene ja, ab da aber nein. Da hätte man einen Diskurs führen können. Der hätte vom Feuilleton über Umfragen in der Bevölkerung bis hin zu den Akademikern, also den Wissenschaftlern im Wissenschaftsbetrieb stattfinden können. Dann wären wir der ganzen Sache gleich mit einem Rutsch viel näher gekommen. Und deswegen finde ich Hysterie da immer schwierig. Sie ist berechtigt, wenn es um Entwicklung geht, wo man sagt, das hatten wir schon abgeklärt. Jetzt fang nicht wieder von vorne damit an. Aber bei Dingen, die noch gar nicht geklärt sind, ist es eben häufig auch kontraproduktiv. Und deswegen ist es auch, also die Erfahrung, die ich mit den Juristen habe, dass die auch sehr gerne eigentlich alles Mögliche mal durchdenken wollen. Also da genauso, wie ich dann auch rangehe und sage, ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass unter bestimmten Bedingungen, das war auch etwas, was ich gesehen hatte dann bei der Medienbeobachtung, wenn die Fußballfans einen riesen Aufstand machen und sagen, wir möchten am Stadioneingang nicht von einer Kamera kontrolliert und dann soll also auch kein Datenabgleich gemacht werden, wo dann zum Beispiel mit dieser Gewalttäterdatei dann abgeglichen wird, ist das jetzt die Person, die ins Stadion geht oder nicht, wo es dann einen riesen Aufschrei gab, wenn man das Fanverbänden nur mal vorstellt, wo ich aber sage, aus meiner Sicht ist es natürlich so, wenn ich jetzt nur von der Logik rangehe, ob da jetzt ein Polizeibeamter steht und guckt sich jeden Einzelnen an und sagt, er ist es nicht, aber er ist einer meiner Pappenheimer, oder ob es das System macht, ist ja erstmal von der Aufgabenstellung her völlig identisch. Nur wir haben eben wieder diesen Bruch, da macht es ein Mensch und da macht es ein Computer. So. Und das sind aber Diskurse, die finden dann nicht statt, wenn die Hysterie das erstickt. Und deswegen finde ich das natürlich immer schwierig, weil so treten wir auf der Stelle. Und in anderen Ländern, wo man diesbezüglich digital diskursfreudiger ist, wird das gemacht und da ist man offener dafür. Und das fehlt mir momentan hier noch. Da wird gerne mal gesagt, machen wir nicht, lassen wir unter den Tisch fallen, was auch immer. Und dann irgendwann taucht es aber wieder auf und dann hat man aber immer noch keine Meinung dazu gebildet oder keine Haltung, keine Position. Und eine Haltung dazu mal zu haben und auch mal gegen den Trend zu sein, das ist ja nicht sehr angesagt heutzutage. Und deswegen finde ich das dann immer schwierig. Manchmal muss man das aber durchhalten, weil sonst kommt man eben zu keinem Ergebnis. Ja, Hysterie ist eigentlich in sich per se sehr konservativer. Ja, genau. Ansatz, ja. Und wie gesagt, das ist ja auch völlig berechtigt, wenn es um Dinge geht, wo man sagt, da haben wir schon 5000 Mal drüber diskutiert und es kommt kein besseres Ergebnis bei raus. Da kann man sich das alles sparen, dann reicht es, wenn man einmal quasi mit dem Hammer auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist aber Schluss hier und wir hören jetzt auf, irgendwie da ewig drüber zu lamentieren. So nach dem Motto, es ist zwar schon alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem, da muss man auch mal einen Strich ziehen. Aber bei neuen Themen fehlt, oder andersrum wird dadurch die Möglichkeit genommen, tatsächlich mal zu einem Ergebnis zu kommen, was wahrscheinlich dann doch besser ist, wenn man mal darüber nachgedacht hat, als den Stand, den man vorher hatte. Ja, ich vermute mal, dass die Daten, die dort erhoben wurden, wo die Gesellschaft quasi liberaler mit der Thematik umgeht, die sind nur wahrscheinlich sehr eingeschränkt zu adaptieren, weil die kulturellen Kreise sich immer unterscheiden. Das ist genau das große Problem. Also wir können nicht alles aus den USA übernehmen, zum Beispiel, weil das Verständnis von Datenschutz ist zum Beispiel schon mal gar nicht transferierbar, weil die einfach da zum Beispiel sagen, bei uns ist es eben the right to be left alone, während wir ja tatsächlich die Daten selber nehmen und sagen, es geht gar nicht darum, dass ich mich auch mal abschotten kann oder ich selbst sein kann, ohne jetzt irgendwie Arbeitnehmer oder Dozent oder was auch immer irgendeine Rolle zu spielen. Hier geht es ja tatsächlich um Daten, meinetwegen meine Krankenakte oder mein Kontostand oder sowas, was bei denen ja ganz anders ist. Und deswegen kann man diese Mentalitäten so nicht übernehmen. Was ist denn das, was als nächstes tatsächlich passieren müsste in deiner, also mit deinem Blick auf die Dinge? Also wenn du das Thema begleitest, irgendwie, du sagst, jetzt haben wir eine Chance vertan. Also so hysterisch vielleicht auch die Reaktion war, es war irgendwie eine Chance, um da was zu standardisieren, ja, um einen Schritt weiterzukommen. Ist es das tatsächlich, was auch als nächstes passieren muss? Oder ist es eigentlich, gibt es auch andere Dinge, die du eben genauso wichtig findest, die auch jetzt passieren könnten, als um einen Schritt weiterzukommen? Weil manchmal ist es ja doch wie eine Kette und nicht unbedingt alles, nicht das Letzte soll nach vorne gezogen werden. Ja? So, also wo stehen wir gerade und was ist jetzt der nächste Punkt? Ja, also es geschieht natürlich immer noch zu wenig. Das ist ganz klar. Also es ist immer noch zu wenig Analyse von Internet und Gesellschaft. Wir haben ja, wie gesagt, glücklicherweise jetzt das Humboldt-Institut, wo ja auch wirklich sehr kompetente Leute mit auch sehr, sehr passenden, also wirklich thematisch sehr gut am Puls der Zeit befindlichen Forschungsvorhaben sitzen. Also die könnten auch wieder Orchideenforschung im Elfenbeinturm betreiben, aber das machen sie nicht. Das hat tatsächlich eine sehr, sehr gute Vernetzung und Rückkopplung und davon brauchen wir noch viel mehr. Ist ja schon bezeichnend, dass erst ein Finanzier wie Google kommen musste, um dann da... Das Institut, was immer so als Google-Institut bezeichnet wurde, was aber Google hat eine einmalige Spende gemacht und jetzt kann man mit dem Geld arbeiten. Das heißt, also sie haben wirklich gekauft. Ja. Jetzt macht ihr noch Daten für Google. Das ist dann das, was die Kollegen dann natürlich mal häufig hören. Aber die haben also eine völlig eigene Agenda, sind ja auch noch immer an die Universitäten angebunden, sind also auch da völlig frei, was ihre Forschung angeht. Und davon bräuchte man auf jeden Fall mehr. Wir müssen, auch wenn es schwerfällt, aber uns wirklich an den Gedanken gewöhnen, dass Digitalisierung neues Lernen und auch neue Fakten mit sich bringt. Also wir können nicht so weitermachen wie bisher. Stichwort digitale Radiergummi war so ein Ding oder auch bei Google Street View, wo ja eine völlig hysterische Diskussion geführt wurde. Meine Hausfassade gehört nicht ins Internet und ein Jahr später bei Microsoft StreetSight gab es nur einen Bruchteil der Reklamationen, einfach weil es auch nicht mehr so ein Medienthema war. Mhm. Und da sieht man ja, also wir brauchen vor allem einen wirklich zielführenden und auch extrem pragmatischen Umgang. Schon deswegen, weil das ganze Thema eben so unglaublich komplex ist. Also ich kann mich ja in ein Thema reinsteigen und sagen, das ist so mein Ding und da bleibe ich da immer dabei, weil es ein ganz kleines, feines Ding ist, dann kann ich da ewig und dann kann ich das ausschmücken und kann dabei was im Aufwand betreiben. Aber Digitalisierung potenziert sich immer wieder und es gibt gigantisch viele Herausforderungen und da müssen wir wirklich versuchen, so pragmatisch wie möglich mal echt Pflöcke einzuschlagen und Claims abzustecken, weil es wird nicht weniger. Das Problem, was ich immer sehe, ist, wenn ich auch Leuten versuche zu erklären, was sie können müssen, weil die können dann immer und sagen, naja, was muss ich denn können? Muss ich jetzt irgendwie wissen, was sich hinter Google verbirgt? Und ich sage, na, also wenn es nach mir ginge, müsst ihr bei 0 und 1 anfangen. Und ihr müsstet eigentlich genau dasselbe Programm absolvieren, wie ihr als Schulkinder absolviert habt, wenn ihr eine Sprache gelernt habt. Digitalisierung zu verstehen, ist für mich derselbe Komplexitätsgrad, wie eine Sprache zu lernen. Da hat man in der ersten Klasse mit angefangen und hat das weitergetrieben bis aufs Gymnasium in die Leistungskurse. Da muss man sich mal überlegen, es ging über mehr als ein Jahrzehnt. So. Und dann hat man erst gesagt, jetzt ist er in der Lage, auch Hermann Hesse zu verstehen. Noch lange nicht, um auch so ein Werk zu verfassen wie Thomas Mann oder Hesse oder so. Also das war wirklich nur, dass man gesagt hat, man versteht das. Und so komplex ist Digitalisierung. Und das muss man sich vor Augen führen. Und je mehr Zeit man eben verschwendet, desto mehr ist es wie in der Schule, wo man nicht aufpasst. Desto mehr fällt man zurück. Es staut sich aber ein gigantischer Berg auf an Herausforderungen. Also das ist wirklich ganz wichtig. Als Lösungen tatsächlich. Ja. Je länger man wartet, desto mehr türmt sich da dieser Berg auf und desto mehr tendieren Leute. Das ist ja dann das Fatale dieses Teufelskreises, auch dazu zu sagen, ja, dann warte ich lieber noch, dann mache ich nur so punktuell was. Das ist genau das Fatale. Eltern, die jetzt frühzeitig anfangen mit ihren Kindern, so spätestens eben so ab, wenn die Kinder so 10 Jahre alt sind, dann kriegen sie ein Mobiltelefon, dann wird ihnen alles genau erklärt, dann werden sie begleitet dabei. Das ist immer ergebnisoffen. Wenn das Kind sagt, du Papa, ich habe online Porno gefunden, dann kriegt es nicht eine Ohrfeige, sondern dann muss darüber geredet werden, was das bedeutet, warum man das da findet, warum das Menschen interessiert und so weiter. Ich weiß, dass das alles gigantisch mühsam und große Aufgaben sind. Mhm. Aber wir werden es jetzt erleben, wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern. Und ich bin auch in einem Arbeitskreis hier in Berlin zum Thema Medienabhängigkeit. Wenn das weiter ein Thema bleibt, wo wir sagen, wir machen entweder das Riesenfass auf und sagen, das wird die Bedrohung des Jahrhunderts, also was völliger Quatsch ist, oder wir halten den Deckel drauf und sagen, das spielt keine Rolle. Das liegt uns beides um die Ohren. Beides ist absolut fatal. Und der pragmatische Weg mit so viel gerade wissenschaftlicher Kompetenz wie so möglich, wie nur möglich die ganzen Kollegen mit einbinden, ob es dann jetzt in dem Fall Mediziner sind oder vor allem Rechtswissenschaftler auch und auch die Techniker. Das muss eine konzertierte Aktion sein, sonst wird das echt ein Problem. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich mag ja alle anderen Fächer auch irgendwie immer so halbherzig hingenommen haben, aber einfach war zum Beispiel ganz wichtig und das war eben die Sprache, weil damit entscheidet sich alles. Du kannst kein Mathematiker werden, wenn du dich nicht artikulieren kannst. Du kannst auch kein Physiker werden, auch so wichtig Mathematik und Physik auch sind. Aber die Sprache zum Beispiel ist die Basis von allem. Warum lernen wir das bei der Integrationsfrage? Dass uns alle Integrationsexperten immer wieder sagen, du kannst in eine Gesellschaft integriert sein, wenn du die Sprache sprichst. Mhm. Danach kommen dann Dinge wie Mathematik und dann wird es halt immer orchideenhafter. So. Aber diese Basics, die müssen anerkannt sein. Und wenn aber Digitalisierung uns so stark durchdrungen hat, und da wären wir dann tatsächlich wieder beim Anfang. So die Frage, ist das noch was, wo ich so sagen kann, das ist ein Optionsmodell, was wir separieren können? Das können wir nicht. weil dann dürften wir nichts mehr in dieser Gesellschaft machen, nicht kommunizieren, kein Geld abheben, nicht mehr arbeiten, dann ging ja gar nichts mehr. Das ist ja wie Strom, wie Elektrifizierung. Es ist genau dieselbe epochale Wendung. Und wenn wir das ignorieren und sagen, was interessiert mich die Elektrizität, was interessieren mich so Dinge wie Straßenverkehr, was interessiert mich Digitalisierung? Das, also bei Elektrizität und Straßenverkehr wird keiner sagen, ja, kannst du ignorieren, das Modell, würden alle sagen, der hat ja einen an der Waffel. Aber bei Digitalisierung geht das noch und davon will ich weg. Ich möchte, dass es einfach die Anerkennung bekommt, die es wirklich verdient hat, ob uns das gefällt oder nicht. Wir können es nicht mehr ändern. Wieder mal ein wunderbarer Ausklang. Danke, Stefan. Gerne, Lutz. Ja, das waren die Kiez-Biografien mit der Ausgabe Nummer 010, also 10. Heute zu Besuch bei Stefan Humer an der UdK im Institut oder Arbeitsbereich? Das ist hier das Medienhaus und das Institut für zeitbasierte Medien. Institut für zeitbasierte Medien in Berlin. Wenn ihr dieses Gespräch in irgendeiner Weise inspirierend fandet und mehr hören wollt, dann geht auf die Homepage www.kiezbiografien.de oder bei eurem Podhoster der Wahl. Mein Name ist Lutz Bonneberg. Ich wünsche euch noch einen schönen Monat. Ungefähr in einem Monat kommt dann die nächste Ausgabe, wenn nicht irgendwelche bahnbrechenden Dinge noch vorher geschehen. Ja, dann sage ich mal Tschüss.